kleines Radio. Ich kann gar nichts sehen. Ich bin ein kleines Radio, kann die Welt nicht verstehen. Ich rede nur den ganzen Tag, ja, ich rede immer zu. Verstehe aber nicht den Sinn, ich schütte euch nur zu. Das kleine Radio erschallt aus mir das Wort. Von Afrika bis Tokio, ich bin an jedem Ort. Ich spiel Musik und bringe News, die ich nicht versteh. Ich bin doch nur ein kleines Radio und kann doch gar nichts sehen. Über all das, was Unheil bringt.